Vater. Und Roger Kunz. Jawohl. Ja. Jawohl. Ja. Aber aufgeplatzt ist sie noch nicht. Ich glaube, es ist okay, oder? Schon gut. Super. Bravo! Jetzt zweimal! Jawohl! Zweimal den Stecken zerbrochen, bitte! 24. Juli 2017, Montag. Nämlich erwartet dich ein Künstler. Zweieinhalb Stunden zu spät. Das ist so wie die schwarzen Männer bei Momo. Er hat halt gemeint, ja, alles kein Problem, jetzt ist er halt da. Dass ich das anders sehe, hat er sich nicht gefragt. Interessant fand ich, dass er dann noch ist die ganze Wohnung abgegangen, hat sich alles angeschaut. Okay, er ist 15 Tage da. Auf Funktion geprüft, hat sich vergewissert, dass das Wasser trinkbar ist. Hat festgestellt, dass es keine Gläser gibt. Danach habe ich ihm gezeigt, wo die Gläser sind. Da war er recht froh, obwohl es nur ganz kleine Gläser, so Mini-Gläser, so Nutella-Gläser sind. Ah ja, und dann hat er mir noch erzählt, dass er morgen einen Gast erwartet, eine Frau, die bis einen Tag vor Abreise da bleiben will und ob wir das so auf den kleinen Dienstweg machen könnten mit der Bezahlung, was auch meine Laune gehoben hat. Und dann bin ich nach Hause gefahren und eingeschlafen und irgendwann im Morgengrauen wache ich auf und habe so Bauchschmerzen und den ganzen Tag schon Bauchschmerzen gehabt und dann auch die nämlichen Beschwerden, die auf Bauchschmerzen folgen. Ich hatte das schon einmal, also in den letzten 10 Jahren, das war 2009, da hat Radiohead gespielt am Frequency in St. Pölten Dungeon und die musste ich mir ansehen, obwohl ich schon die Reise nach Schweden, nicht Göteborg, das andere, gebucht habe. Und dann habe ich mir gedacht, naja, dann schaust du das Konzert an, fahrst nach Hause und am nächsten Tag fliegst nach Schweden. So, und dann war es so, dass ich mein Zelt dort gelassen habe. Das war dann praktisch das Versorgungszelt der anderen, in dem sich nachher unbeschreibbare Szenen angeblich abgespielt haben. Da haben zwei verschiedene Leute Verkehr gehabt darin. Die haben mir dann ein neues Zelt bezahlt. Aber eine zurückgelassene hat sich Nudeln gekauft und die haben mir nicht geschmeckt. Und dann hat sie gefragt, ob sie ich essen will und ich habe sie gegessen und die Nudeln waren anscheinend wirklich schlecht. Und es war dann auch so, dass ich am Abend und am Morgen eine furchtbare Übelkeit hatte. Habe mich dann ausgekotzt zum Flughafen geschleppt, sind dann dahin gefahren und nach dem Einchecken habe ich mich hingelegt und am nächsten Tag um 8 oder 9 bin ich dann aufgewacht und von der Müdigkeit her ist das jetzt ganz genauso. Wenn mir die Stadt einfallen würde, Schweden, da gibt es ja so ein YouTube-Video Getaway in Stockholm, das war Stockholm, wo praktisch hochmotorisierte PS-Fahrzeuge durch die Innenstadt von Stockholm berserkern und das aufnehmen und auf YouTube hochladen. Der Porsche-Sound ist unglaublich cool. Also wenn ihr euch das anschaut, dann nur im Porsche. Getaway in Stockholm. Ja, und jetzt ist 21 Uhr und ich warte schon wieder auf Gäste. Die kommen aber hoffentlich pünktlich, because they are from UK. Und das wird auch so sein. Sie trinken ja nicht nur, sie nehmen ja auch Medikamente oder ich weiß nicht, ob sie koksen oder ob sie... Nein, ich muss sagen, ich habe fast alles ausprobiert. Aber was am meisten Spaß macht, ist immer, muss ich ganz sagen, so am Abend eben so ein kleines Gläschen Weißwein zu trinken oder Rotwein. Macht sie Alkoholgenuss, also macht das sie aggressiv oder es war eine lustig, Zeit, wo ich sehr aggressiv machte, ja. Ich glaube, es war eine Zeit, wo ich Schwierigkeiten hatte mit Alkohol. Da war ich auch zweimal in der Klinik, Entwöhnungskur. Da hatte ich Schwierigkeiten, aber sonst hatte ich wirklich keine Schwierigkeiten. 6. August. Letzte Woche war ja das Popfest. Ich war an 2 Abenden dort. Von Donnerstag auf Freitag und Samstag auf Sonntag. Samstag, Sonntag habe ich 2 Leute dort getroffen. Nennen wir sie der Einfachheit halber Stefan und Dani. Und dann kam's, dass wir uns da oben, wo man zum Club U geht, hingesetzt haben am Karlsplatz. Und da wurden wir mit Leuten konfrontiert, die sehr, sehr fahrig gewirkt haben. Das war ja so ein Pärchen. Ich würde einmal sagen, es waren Ungarn oder Slowaken oder so. Jedenfalls haben die uns dann Drogen angeboten zum Kauf. Und das fand Dani recht recht interessant, ein recht interessantes Kommunikationsangebot, recht interessantes Angebot, und sie hat dann gleich zum Handeln begonnen, und dass wir auch natürlich zwei fertige Joints dann haben möchten und nicht irgendein Päckchen zugesteckt bekommen wollten. Sie haben so gewirkt, als hätten sie andere Dinge schon, oder ich weiß nicht, vielleicht ist das schon der normale Zustand, wenn man sowas permanent zu sich nimmt oder eben feiert und dann alles durcheinander kommt. Jedenfalls habe ich dran gerochen, und es war sehr, sehr fein, es sehr, sehr intensiv gerochen. Und Stefan hat gleich Telefonnummern getauscht, und der Dealer hat gemeint, er hätte da Mengenrabatte in gröberen Ausmaßes. Ich wollte dann noch weitergehen ins Venster 99, da hätte eine Punkband gespielt. Jedoch wurde ich dann von den Wirkungen etwas übermannt. Mein Eindruck war, dass ich der Einzige war, der wirklich inhaliert hatte, weil alle anderen hatten wesentlich mehr Freude am Leben als ich. Ich habe dann am nächsten Tag den Stefan geschrieben: Good morning, ich kann, Stefan, die Produkte von deinem neuen Geschäftspartner leider nur eingeschränkt weiterempfehlen. Die relaxierende Wirkung ging zu sehr auf den Bewegungsapparat und weniger bis gar nicht auf den Denkapparat. Der Denkapparat war nämlich geprägt von Panik, so von wegen, der Körperzustand, also der Körper, man kann sich nicht bewegen, man ist angewiesen auf einen ruhigen Zustand, in Ruhe gelassen zu werden, also im normalen Leben mag ich das ja auch nicht, wenn mich jemand angreift, aber in dem Zustand wollte ich das schon gar nicht haben, und auch nicht, dass mich jemand am Stups zum Weitergehen. Und dann haben die aber auch bemerkt, dass nachdem ich praktisch mich in ihre Mitte begeben habe und links und rechts Hände halten, Gleichgewicht versucht habe zu wiedererlangen, sind wir dann Taxi suchen gegangen, und ich wurde dann nach Hause gebracht. Das war das Popfest. Ich hatte erst jetzt Zeit, darüber zu reden. Nächste Woche ist eine Arbeitswoche, aber diese Arbeitswoche mündet in eine Festivalwoche. Es steht das Bild-Ein-Festival, das Picture-On vor der Tür. Es spielen die 5/8 in Ehren und jede Menge anderer Bands, die ich schon wieder vergessen habe. Vollkommen egal. Es wird der Rucksack ausgepackt, und das ist gut. Hyper, hyper. Der Hörer, geneigte Hörerin, es ist Montag, der 14. August 2017. Hinter uns liegt das Wochenende. Ich habe das Auto eingepackt mit diversen Campingartikeln, Nahrungsmittel. Die Bands waren so und so. Super waren Chantel und Bukowina, beziehungsweise auch The Wake, eine Vorarlberger Band, The Waked. Obwohl mir einer erzählt hat, dass deren Sänger, der Dougie heißt, so ausschauen soll, als ob er in der Schule immer den Türenbeutel vergessen hat. Es gibt natürlich auch andere Dinge mit so Wald- und Wiesen-Rock wie Bad Religion. Die anderen Namen habe ich schon alle vergessen, zum Glück. Spannend sind ja immer eher die gruppendynamischen Bewegungen, so in der Art, wer kennt wen, wer trinkt was mit wem, wie kommt man selbst mit dem Lärm, den Menschen, die in der Gegend von Natur aus gern bellen, aus. Ich musste am zweiten Tag einen Spaziergang machen und bin an einem Kuhstall vorbeigekommen. Abends war ich dann eher der Erste gewesen, der zurück zum Zelt Platz gegangen ist, aus Müdigkeit oder weil sich Kopfweh ankündigte, angesichts der Mengen an teilweise hochalkoholischen Erfrischungsgetränken. / das Pinkerwasser, in Klammer Uhudler mit Leitungswasser, ist ja eine Pervertierung des Weintrinkens. Am Sonntagmittag habe ich dann meinen desolaten Campingsessel, den ich zwei Tage zuvor neben den schwarzen Mülltonnen im 15. Bezirk nochmal reaktiviert habe, dann endgültig entsorgt. Dann noch ein Abschiedsgruß vom dortigen Polizeibeamten, ein selbstbewusstes 0 Promille, gute Fahrt, gewünscht bekommen. Molim? Dobro ti, kako je? Radim. Šta radiš, nisko šta? Se maziš. Nisko se mazim, ali visoko letim. Ko visoko leti, nisko pada. Još, stvarno. Mnogo si bistar, keve mi. Keve ti? Gde ti je keva? Kako ti je keva? Šta te boje oko? Šta oko? Da. Ne, ozbiljno, šta radiš, na primjer, večeras? Pa sad reklamiram, recimo, Jugosex, jedno turistički atrakcija. Dosta je seksa, daj ti nam morala. Najbolji budi Amferu grad. Oh, ti! Vaja. die Gelegenheit bietet sich an, euch, geneigte Hörerschaft, zu erzählen, was ich entdeckt habe. Und zwar habe ich zwei verschiedene Features gehört. Es ging also um Weitergabe von Genen im engeren Sinne. Und da war es eben so, dass gesagt wurde, dass wir bei der Partnersuche jemanden präferieren, der uns möglichst ähnlich ist, der uns sozial, auch vom Aussehen, sehr, sehr nahe kommt. Auf der anderen Seite, wenn man eben zu zweit ein Kind bekommt, dann wäre es genetisch am besten, wenn die beiden verschiedenen Genpools extrem gegensätzlich wären. Das wäre das Beste überhaupt, weil das dann, das knockt total. Ne? Das sind dann die Überflieger. Ne? Jetzt ist es aber so, dass Menschen nach Ähnlichkeit streben, aber Gegensätzlichkeit besser wäre. Das Selbstsüchtige. Jeder versucht, jemanden zu finden, der ähnlich ist, weil es sich evolutionär als gut erwiesen hat, dass man bei jemandem, der ähnlich ist, mehr von seinen eigenen Genen im Nachwuchs verankern kann. Halleluja, das ist die Erkenntnis des Tages. Prost. 1, 2, 3, Test. Jetzt geht's los. 26.08.20:56 Uhr, Abend, Nacht. Es ist ein Samstag. Heute spielt der Robby von Tic-Tac im Ernst-Happel-Stadion und ich habe mitbekommen, dass Erasure die Vorband ist. Also eigentlich für Erasure würde ich mir kein Ticket kaufen, aber ich würde sie gern sehen, denn als Nachgeborener muss man wissen, dass Erasure jene Band war, die aber zu einer zweiten Welle verholfen hat, so wie das in den 70er Jahren Iggy Pop und vielleicht auch noch in den 80ern Nile Rodgers mit David Bowie zu erreichen vermochte. Es war so, in den frühen 90ern, da hatten die Leute alle eine Heroinnadel im Arm, in der Stadt, und am Land hatten sie Jeans mit Löcher drinnen. Und Kord auch. Nun ja, und sie waren alle blass, weil blass, das war gut. Und dann kam 1992 Erasure und hat diesen Leuten mit den Heroinnadeln im Arm und blassen Tö hat denen allen einen bunten Luftballon, wo ab und zu auch ein Regenbogen drauf war, in die Hand gedrückt und dazu Musik gemacht und hat aber neu erfunden. Und das ist das Brüderpaar Clark und irgendein Bell, Graham Bell war es glaube ich nicht. Aber so ist das im Sommer. Es gibt viel zu tun, es gibt viel zu erleben, viel anzusehen, viel zu rezipieren und oft hat man ein schlechtes Gewissen, weil man nie dazukommt. Ich habe 2 Open-Air-Kinos besucht, 1 mit Hansi. Ich glaube, der hat eine Aufnahme gemacht. Der Hansi ist wahrscheinlich gerade in Kuba. Der hat ja kürzlich geheiratet und trinkt wahrscheinlich gerade, schlürft Bacardi, dunklen Bacardi aus dem Nabel von seiner Angetrauten. Ist gerade das Telefon aus der Hand gefallen, das Mikrofon vielmehr. Natürlich auch umgekehrt. Wahrscheinlich trinkt auch die Jasmin-Schnaps aus dem Nabel vom Hansi und hat so ein bisschen einen Hustenreiz wegen der Haare. Um nochmal zu dem Film Was hat uns bloß so ruiniert zurückzukommen. Es kann natürlich auch sein, dass wir die Dialoge zu schlecht mitbekommen haben, denn die Vorführung, die war relativ überlaufen. Und vielleicht waren auch die lästigen Mücken ein stimmungsmäßiger Influencer. Nur Fingerspitzengefühl hatte der Film keines. 12. September 2017. Dies ist der letzte Eintrag im Zuge dieser Sommerserie. Und es ist Montag und gestern war Wochenende und vorgestern ebenfalls. Und vorgestern war ich bei einer Abschiedsfeier. Die Caro zieht nach Düsseldorf und wir haben dann gesagt, okay, wir machen ein Abschiedsvideo und darin erzählen wir, wie wir die Caro kennengelernt haben. Und ich habe kein Video gemacht, weil mir das ein bisschen zu viel war. Ich hatte nur einen 30-Minuten-Slot, um dieses Unding zu produzieren. Und weil ich schon mal gut quatschen kann, dann habe ich mich nur aufs Quatschen konzipiert. Und gestern war Sonntag, gestern war ich Kartfahren. Aber vielleicht erzähle ich davon in der nächsten regulären Episode, denn so viel Positives gibt's davon eh nicht zu berichten. Von diesem Abschied gibt's dann noch das Audio-File meines Beitrags davon. Hallo, Caro, ich bin's, Titus. Viele Jahre Wien, jetzt ein Abschied. Vielleicht wollen wir noch mal kurz rekapitulieren, all die vielen Jahre, Ich habe dich ja kennengelernt. Ich kann mich nicht so genau entsinnen. Das erste, was mir einfällt, ist eine Party, wo mich der Thomas eingeladen hat. Es war so eine Art WG. Ich kann mich an einen Ofen erinnern, also ein Holzofen, an irgendwelche Franzosen in der WG mit Kindern und sowas. Und ich war jedenfalls mit einer Bekannten da, die dann eine Pizza bestellt hat. Wir waren das. Und ich dachte anfangs immer, dass du bist ja dann auch relativ bald weg aus Wien, hast der Stadt den Rücken gekehrt, dass du, Caro, im medizinischen Sektor tätig bist. Ich dachte da, du bist Chirurgin oder sowas. Aber möglicherweise hast du mir etwas von einer Kampagne erzählt und möglicherweise ging es ja da auch um Medizinisches. Dann die Rückkehr nach Wien von Hamburg, von Edgeburg. Das waren so die intensiven Jahre, die intensiven Fortgehjahre. Und es war eine schöne Zeit und ich kenne ja Düsseldorf ein bisschen und hoffe, bald wieder die Stadt besuchen zu dürfen, um dich auch zu besuchen. Und eine gute Zeit bis dahin. Und leider ist es mir nicht möglich, ein Video aufzunehmen. Ungünstigerweise hatte ich gestern einen Unfall, wie das halt so passiert. Man geht nach Hause, nachdem man den halben Abend in gehobener Gastronomie süffelnd verbracht hat und ist jetzt am nächsten Tag entsprechend unpässlich mit den üblichen Erscheinungen, also Katzenjammer, der übrigens auf Esperanto Posttrinker heißt, und den mehr schlecht als recht abgewaschenen Lippenstiftflecken von jungen Verehrerinnen am Hals und solche Sachen. Naja, du kennst ja das alles. Ich wünsche also alles Gute und natürlich das Beste in der Zukunft für dich. Dein Titus.